Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio, willkommen zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. 0800 5678 111, die Telefonnummer. 0800 5678 110, die Faxnummer. Und hier ist der erste Anrufer heute und diese Woche. Das ist der Marc und er ist 31 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Marc. Um was geht's? Ja, nu, ich habe seit einem halben Jahr eine Freundin. Mhm. Und ja, das ist ein Thema von letzter Woche so übrigens. So, letzten Dienstag hatte ich ja Themennacht. Ich will was mein Partner nicht will. Ja, genau, so war's. Und zu dem Thema hätte ich mir eigentlich ganz gerne da abgelästert. Leg jetzt los. Ja gut, auf jeden Fall fängt meine bessere Hälfte, die sieht geil aus, ne, von der Figur her und so, ne. Bin ich davon überzeugt, dass du dir eine tolle Frau ausgesucht hast. Nee, auf jeden Fall hat sie Angst, als Hure abgestempelt zu sein, nur weil ich mir wünsche, dass sie wohl, ich bin ganz aufgeregt. Also, du willst etwas, was sie nicht will. Ja, also. Oder umgekehrt. Ja, nee, umgekehrt eigentlich nicht. Also, du willst was, was sie nicht will. Ja, sie möchte. Was willst du? Ich möchte wohl ganz gerne wohl ab und zu mal, dass meine bessere Hälfte mich in Strapsen und Strümpfen so verführt. Ja, das ist doch ein durchaus vernünftiges Ansinnen und gar nicht so ungewöhnlich. Ja, nee, also du magst Frauen in Strapsen. Ja, warum nicht? Also, warum nicht? Ja, welche Farbe? Ja, Farbe spielt keine Geige. Ich finde ja schwarz immer am schärfsten. Ja, das aber ja, ist ja jeder anders gestrickt. Ja, ich meine, jetzt wo du es sagst, gut. Ja, auf jeden Fall hat die Angst, dass sie dann irgendwie als Laternenparallele abgestempelt wird. Na gut, sie muss das ja für dich nicht vielleicht auf dem Balkon machen, wo die Nachbarn das sehen. Ja, genau das ist der Punkt und das kriege ich in sie nicht rein. Ne? Und wie kann ich ihr dann irgendwie halbwegs schmackhaft machen? Indem du ihr sagst, meine Liebe, das machen wir in unseren vier Wänden im Schlafzimmer. Ja, du, das hab ich ihr schon zig mal erzählt. Und sie ist 37, ja. Also im Ernst jetzt, Marc, das ist, mehr ist es nicht, dass du sie gerne mal in Strapsen schön aufgemotzt sehen möchtest. Ja, Und da windet sie sich so. Ja, da scheißt sie sich auf Deutsch gesagt so ins Hemd, ja. ja und aber doch nicht ernsthaft mit der Begründung, sie könnte. Ja, natürlich. Das gibt doch keinen Sinn, es kriegt doch niemand mit. Ja, das versuche ich eher einzutreten. Nee, da ist ein anderer Grund hinter, das ist eine Ausrede, ja, glaube ich nicht. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall, mehr als mit ihr reden kann ich auch nicht. Nee, man kann sie nicht in die Sachen reinzwängen. Nee, das ist richtig. Nee. Ja, also da bin ich jetzt auch ein bisschen wirklich sehr irritiert, um es gelinde auszudrücken, dass sie sich da so anstellt. Vielleicht steckt da was ganz anderes hinter, dass sie keinen Bock drauf hatte oder dass sie schlechte Erinnerungen mit sowas hat, mit anderen Freunden. Ich weiß nicht, ich stoche jetzt im Nebel, keine Ahnung. Ja, das entzieht sie auch meiner Kenntnis. Wie gesagt, wir sind erst seit einem halben Jahr zusammen und so. Ja. Und im Großen und Ganzen kommen wir ganz gut miteinander klar. Wir harmonieren super und so weiter. Mhm. Also wir ergänzen uns ganz gut. Also und erotisch, eigentlich ist es auch alles hundertzementig. Hundertprozentig, wunderbar. Und nur halt diese eine Sache, ne? Ja. Hat sie denn solche Sachen überhaupt? Ja, Garnitur hat sie und so weiter. Sie hat es sogar. Ja, Garnitur hat sie. Nur halt kein Straps und keine Strümpfe. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, ja. Kauf's ihr doch ganz einfach mal. Leg's dezent hin und sag, du kannst es ja mal anziehen jetzt für mich. Ja. Manche muss man ja zum Jagen tragen. Vielleicht ist sie so eine. Ja, manche muss man im Glück zwingen. Also. Ja, und hinterher findet sie es vielleicht völlig, völlig abgefahren. Vor allen Dingen, wenn sie sieht, wie du drauf bist und abgehst. Ja, erstens. Mögen das, die Frauen ja auch. Erstens das. Und zweitens, da muss ich dir noch so ein Ding erzählen, ist aber genauso ähnlich gelagert. Ja. Die hat von vornherein gesagt, wo wir zusammengekommen sind, mich kriegst aber nicht bei Use Beate in den Laden, ja? Also, und dann waren wir da in dem Laden. Und also dann hat die sich so ein Lackmini mit dem dazu passenden Top geholt, ne? Ja, also, und wann zieht sie das an? Wo zieht sie das an? Ja, bei mir in den vier Wänden. Na. Da geht sie nicht mit raus und gar nichts. Aber was reden wir denn da? Ja, und die kackt sich da ins Hemd, auf Deutsch gesagt, ne? Ja. Ja, wegen den Schlumpf und wegen den Strapsen, dass sie da als Laternenparallele also, abgestellt ist. Ich glaube, man muss sie nur noch ein bisschen dahin führen und dann klappt das schon. Wenn sie so weit geht und das schon gemacht hat, kann sie das andere auch machen. Du musst ein bisschen geduldiger sein und das vielleicht ein bisschen netter einfädeln, das Ganze, und dann wird die Sache schon laufen, bin ich sicher. Bin ganz sicher, Marc. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ja, Jürgen, wink mal, ich sehe dich gerade, aber du kannst mich ja nicht sehen, schade eigentlich. Wie, hast du auch Straps gerade an, oder wie? Nee, ich habe keine Straps an, aber ich habe Fernseher an, ne? Ja, davon gehe ich aus, haben die meisten. Also, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ja, auch. Das wird schon laufen, bin ich ganz sicher, und grüß mir die Freundin herzlich. Jo, alles klar. Jo, tschüss. Tschüss, Jürgen. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Alvina, 50 Jahre alt. Ja, hallo, Alvina. Ja, hallo. Ja, du bist Alvina. Ja, genau. Du bist 50 Jahre alt. Ja. Und im Hintergrund ist auch noch ein Wladimir und der ist 20 Jahre alt. Ja, das ist mein Sohn. Das ist dein Sohn. Aber wir beide unterhalten uns erstmal, Alvina. Okay. Um was geht es? Hat mein Sohn bei euch angerufen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist nicht zufrieden mit meiner Arbeit, was ich mache. Aha. Und ich mache Telefonerotik. Mhm. Ja. Und er fühlt sich irgendwie beleidigt, dass er als Mann so 25 Jahre gut ist. Der ältere Sohn bei mir findet keine Arbeit nicht. Deswegen die finanziellen Sachen zu verbessern, muss ich auch das machen. Also, das heißt, dass ich mache diese Arbeit. Bist du alleinerziehende Mutter? Ja. Ja. Wie viele Jungs hast du oder wie viele Kinder hast du? Ja, vier Kinder. Vier Kinder? Ja. Und Wladimir ist der Älteste? Ja. Und wie alt sind die anderen? 15 Tochter, 14 Tochter und 6 Tochter. Vier Kinder. Das kostet eine Stange Geld. Genau. Ja. Und hast du auch noch einen anderen Beruf oder machst du hauptsächlich oder ausschließlich die Telefonerotik? Du, ich mach das ausschließlich, weil ja. Ich habe keinen Beruf nicht jetzt hier in Deutschland. Ich bin Spätaussiedler, wohne in Deutschland 6 Jahren. Ja. Ich bin sehbehindert, ich habe nur für Rente und das reicht nicht. Ach so. Und kannst du denn die Telefonerotik von zu Hause aus machen? Geht das? Das mache ich von zu Hause, aber ja. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Kinder schon sind, die Mädchen sind in Pubertät und zu neugierig, das finde ich gar nicht schön. Und die lauschen immer, hören zu und weiß was ich, lachen, kichern. Kann ich verstehen. Hätte ich als Kind wahrscheinlich auch gelauscht, wenn die Mama sowas gemacht hätte. Das heißt, du hast nicht so einen eigenen Raum, wo du dich zurückziehen kannst. Das machst du bei euch im Wohnzimmer oder in der Küche oder wie? Das in meinem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer machst du es. Mhm. Wir haben das jetzt so nett und vornehm ausgedrückt, Telefonerotik. Wir können es auch noch klarer sagen. Es ist knallharter Telefonsex, ne? Den du... Nicht immer. Aber ab und zu schon. Ab und zu schon, ja. Aber das mache ich aber nicht am Tag, sonst nachts später, so in diesen Uhrzeiten. Verstehe. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du als Telefonerotiker? Immer unterschiedlich, wenn ich Zeit habe. So im Durchschnitt? 2 Stunden, 3 Stunden? Manchmal ganze Nacht. Manchmal die ganze Nacht. Ist das denn so finanziell lukrativ, dass du sagst, da kann ich wirklich gut was verdienen bei? Ja, kann man sagen. Damit ich mir so eine Vorstellung machen kann, wenn du 3 Stunden gearbeitet hast, beispielsweise, wie viel kriegst du in diesen 3 Stunden Cash auf die Hand? Das ist so, wie viel ich Gesprächsminuten habe. Ah ja. Dann ist auch, bin ich abhängig von dem Minutenschnitt auch. Verstehe. Also kann man das gar nicht so sagen, dann frage ich mal anders. So im Monat ungefähr, wie viel kommt rum dabei im Durchschnitt? Bei Im April war 1.300 Euro. 1.300? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wie lange machst du das jetzt schon? Seit 9. März. Ach, ganz, ganz neu. Ja. Ist dir das schwer gefallen? Ja, sehr schwer. Ja. Du hast mit dem Beruf Erotik und Bereich Erotik vorher gar nichts zu tun gehabt. Ich war privat auf dem Datingline, so Flirtline, habe ich irgendwie eine Beziehung für mich gesucht. Aber das war alles privat? Das war privat. Das ist natürlich dann was ganz anderes, wenn du dann an der Strippe sitzt und das kannst du laut richtig sagen. Rangehen. Ne? Ja. Hast du dich geschämt auch ein bisschen am Anfang oder vielleicht immer noch? Immer noch. Mhm. Aber ich muss das machen, sonst komme ich gar nicht durch. Mhm. So, jetzt ist das Hauptproblem, dass Wladimir, dein 20-jähriger Sohn, damit Probleme hat und darüber schimpft. Ja. Jetzt gib ihm mir doch mal, ich möchte gerne mal seine Argumente hören. Ja, bitte. Ja, okay. Hi Jürgen. Wladimir, ich grüße dich. Hi. Hast du einen tollen Namen? Und zwar habe ich halt das Problem, dass ich als erwachsener Sohn in der Familie nicht Geld einbringen kann. Mhm. Und ich sozusagen jetzt mal ganz krass sag meine Mutter auf den Strich schicke, damit sie das Geld verdient. Naja, also auf den Strich. Damit habe ich absolutes Problem. Naja, stopp. Wir wollen da ja auch. Das sind feine Unterschiede, aber es sind ja nur wirklich Unterschiede. Sie geht nicht auf den Strich, wenn sie Telefonerotik macht. Ja, das ist aber. Es gehört zu dem harten Erotikgedanken. Ich mache da selber bei mit. Nur halt von zu Hause aus. Sie will es ja aufs Büro, so ein... Wie war das? Du machst selber dabei mit? Ah, ich mache da so mit Männern Gespräche. Ach, du machst das auch? Ah, klar, nur von zu Hause halt. Ja, sie doch auch von zu Hause. Von zu Hause macht das, da habe ich halt mittlerweile Einwände auch verloren, weil ich nichts mehr dagegen mache. Nur wenn langsam. Das verstehe ich alles gar nicht. Du machst auch Telefonsex von zu Hause aus. Ja, von WLAN. Aber deine Mutter macht es ja auch von zu Hause aus. Ja, immer noch. Sie will aber umsteigen. Sie will das im Büro machen. Ja, und wo? Weil sie für die Nacht hinkommt und da bleibt. Ja, und was ist daran so schlimm? Ja, weil sie hat schon mal einen Herzinfarkt hinter sich. Stell dir mal vor, sie will schlafen, sie kann nicht mehr. Ihr Herz macht das nicht mehr mit. Mhm. Sie kann dann nicht einfach so nach Hause zurückfahren. Mhm. Also es geht jetzt mehr um das Problem, dass sie das nicht mehr von zu Hause aus macht. Ja. Also wenn du würdest sagen, von zu Hause aus ist es okay, dass sie es macht. Ja gut, dagegen habe ich halt kann ich nichts mehr anwenden. Ja. Nur wenn sie das im Büro macht, dann. Okay, lassen wir das Thema Büro mal zur Seite, da werde ich gleich mit ihr drüber sprechen. Ich meine so ganz allgemein, Lassen wir ausreden. Ganz allgemein beeindruckt mich das schon, dass eine 50-jährige Frau, ihr seid Spätaussiedler, sie ist alleinerziehende Mutter von 4 Kindern, dass sie sagt, ich bin auch noch sehbehindert, hat sie erzählt, ich kriege sonst keine Arbeit, ich brauche dringend das Geld, ich mache das. Ich will dir mal sagen, ich finde da nichts Schäbiges dran und habe fast Respekt vor deiner Mutter, denn leicht fällt ihr das ja auch nicht, dass sie macht es ja letztendlich für euch und für die Kinder. Dass ihr einigermaßen auch vielleicht euch schöne Sachen kaufen könnt. Ich verurteile das nicht, möchte ich ja gleich sagen. Verurteilen tue ich das auch nicht. Ja. Aber halt, ich finde da wirklich ein Problem drin, dass sie das im Büro macht. So, und darüber werde ich jetzt genau mit ihr reden, Wladimir. Gibst du mir netterweise nochmal? Ja, klar. Okay. Ja, hi Jungs. Alvina, jetzt habe ich das Problem erst verstanden. Deinem Sohn geht es gar nicht darum, dass du sowas machst, sondern er hat Angst und Sorge, wenn du das woanders machst, in einem Büro. Ich könnte dir das ganz klar erklären, wieso will ich das machen. Ja, erklär mal. Das ist eine Sache, ich möchte gerne nicht, dass die Kinder das alles zuhören, dass sie alles mitkriegen, was ich da mache, weil du verstehst, das ist ganz harte Sachen. Natürlich, manchmal. Ja, ja. Ich habe da Dominarschule gemacht, das weißt du, was das bedeutet. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, dass du Dominarschule gemacht hast. Was ist das, Dominarschule? Wo hast du das gemacht? In dieser, gerade auf dieser Firma, wo ich jetzt bin. Ach so, weil so ein Vortraining. Also wie der telefonisch, der hat, das war eine Frau, die ist dafür zuständig gemacht, Dominarschule, wenn jemand von aber nur so für, Arbeiterin das möchte. Aber nur fürs Telefon dann, ne? Wie du? Telefon. Ja. Telefon. Nee, auf keinen Fall. nicht real. Nee, du, das schaffe ich nicht. Ist das schon wieder schrill, dass man da sogar eine Schule vorher absolvieren kann, also ein Training? Wenn du keine Ahnung dafür nicht hast. Ja, klar, sicher. Da muss man ja ein bisschen rangeführt werden. So, das verstehe ich, dass du sagst, ich möchte das nicht in der Nähe von meinen Kindern machen, die lauschen an der Tür und das ist mir peinlich und auch nicht gut für die Kinder. Deshalb möchtest du raus in ein Büro. Ja, und außerdem, ich habe heute mit Chef da gesprochen, der hat gesagt, aus Büro kann man ein bisschen mehr verdienen. Mhm. Außerdem, ich weiß ganz genau, dass die da in Office beschäftigt sind, die haben mehrere Gespräche als wir zu Hause. Das heißt, das bleibt nur für uns, für die von zu Hause das machen. Für dich ist das lukrativer dann, das zu machen. Jetzt hat der Wladimir Sorge, dass du das gesundheitlich nicht durchstehst, dass du einen Herzanfall kriegen könntest oder so. Wie stehst du dazu? Also, ich kann sagen, ja, manchmal ist es ganz hart. Mhm. Da kommen meine Nerven wirklich irgendwie zu Brüche, sagen wir schon so, ja? Ja. Aber von anderer Seite, ich bin mehr nervös, wenn ich das zu Hause mache, weil ich kann das nicht von zu Hause so... Das kann ich nachvollziehen. Das heißt, letztendlich wäre es für dich eine eine entspanntere Arbeitssituation, wenn du das in einem fremden Büro machen würdest. Genau, da habe ich meine Kabine. Ja, und bist für dich alleine und kannst reden und kannst auch laut reden, so wie du es willst und ja. Wie dein Job das von dir verlangt. Ja. Ich werde dem Wladimir gleich auch noch mal ein bisschen zureden, dass er dir da vielleicht auch nicht so viel Angst machen soll. Eine Bitte. Wenn das geht, versuch mal ihn nach dem Gespräch mit Psychologe verbinden. Ja, machen wir auf jeden Fall auch. Das ist mein Wunsch. Also ihn mit dem Psychologe. Nicht, weil ich glaube, er braucht jemanden, ja. Der ihm das alles klar ja. Und also ich sage zu dir auch nochmal, ich habe es gerade zu Wladimir gesagt, Alvina, ich verurteile nicht, was du machst. Ich habe Respekt davor. Du bist eine fleißige Frau, du hast 4 Kinder durchzubringen und du hast halt keine andere Möglichkeit, im Moment zu arbeiten. Ich ziehe meinen Hut davor und finde das wirklich toll, dass du das machst. Das ist für dich ja eine sehr schwierige Sache. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ja, so habe ich es auch verstanden jetzt. Ja. Will ich klauen gehen oder was ich? Ja, genau. Die wollen ihren Spaß haben, die haben alle Handys, das muss geladen sein. Ja. Die wollen ja. Irgendwie raus, wohin. Ich kann das nicht mehr erlauben mit meinem Geld, was ich habe. Also, liebe Alvina, ich wünsche dir, dass du das nicht so sehr lange machen musst. Danke. Geh in dein Büro. Ich finde, das ist eine einleuchtende Erklärung, warum du das im Büro machen solltest. Und du gibst mir netterweise nochmal den Wladimir. Ja, bitte. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Ja. So, lieber Wladimir, ich finde das einleuchtend, was deine Mama mir gesagt hat. Sie hat mir gesagt, das hast du ja gerade auch mitbekommen, dass sie entspannter arbeiten kann in so einem Büro als denn zu Hause, weil sie zu Hause immer Angst hat, dass die Kinder und auch die jüngeren Kinder zuhören und das vielleicht alles mitbekommen, was sie macht. Ja, alles schön, gut erklären, das verstehe ich dich, aber andererseits, ich habe das auch mal gesehen, wie gesagt, weil ich da auch halt in dem Büro drin war, wo die das, wo ja nur das MD sitzt, dass sie da halt auch verbinden und so. Mhm. Da ist das kleine Zimmer wie ein Klokabine, höchstens ein bisschen größer. Ja. Völlig verraucht. Ja. Hör mal, ich mach dir mal einen Vorschlag. Deine Mama ist ja nur eine gestandene Frau von 50 Jahren. Lass sie das doch ganz alleine für sich entscheiden. Wenn sie da hingeht und das nichts für sie ist, wird sie sicher sagen, okay, das mache ich nicht mehr. Aha, wird sie ganz bestimmt nicht. Mach ihr mal nicht so einen Druck. Ich glaube, dass die... Eine harte Frau, das kann ich... Mensch, ich war meine Mutter doch. Sie wird das durchbringen bis zum letzten Gesundheitsstand. Ja, aber du hast ja gerade... Wenn sie dann kaputt zusammenbricht, erst dann hört sie auf. Ja, aber du hast ja gerade auch gemerkt, dass sie es schon gerne will. Und wenn du ihr jetzt so einen Druck machst, gerät sie ja noch mehr in einen Stress innerlich und kommt nicht mehr zurecht mit ihrem Leben. Deswegen lass sie doch einfach mal ein bisschen in Ruhe. Und mach ihr sonst das Leben leicht. Helf ihr ganz einfach in 1000 Sachen des Alltags, im Haushalt, was man so helfen kann. Wir hören mal auf. Und ich möchte, deine Mama ja auch, dass meine Psychologin, die Elke, noch ein paar Worte mit dir redet, Wladimir. Ist das okay? Deinetwegen. Ja, deinetwegen. Dann legen wir auf und wir, das heißt, die Elke ruft dich gleich nochmal an. Okay. Schönen Gruß an die Mama nochmal. Ja, tschüss. Tschüss. Uwe, 40 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja. Also mein Thema ist, dass ich einen Suizidversuch gemacht habe, weil meine Frau mich verlassen hat. Mhm. Wann hat deine Frau dich verlassen, Uwe? Genau am 4. Oktober vergangenes Jahres. 4.10.2001. Jawohl. Wie lange wart ihr zusammen? Zusammen waren wir 22 Jahre. Oh, so lange? Jawohl. Ja. 17 Jahre davon verheiratet. Und warum hat sie dich verlassen? Das weiß ich bis zum heutigen Tage noch nicht. Und das sagt sie mir auch nicht. Wie war das denn damals? Hat sie gesagt, also Uwe, ich gehe jetzt? Nein. Sondern? Gar nichts. Ich habe unser Haus noch renoviert. Mhm. Verputzt, gestrichen und so weiter und so fort, hab das komplett fertig gemacht, hab einen Freund von ihr dabei gehabt und sie ist jeden Abend, hat's den wieder nach Hause gefahren, waren nur 3-4 Kilometer von uns entfernt ja. Und sie ist jeden Abend später nach Hause gekommen und irgendwann meinte ich dann, weil sie irgendwann mal morgens um 3:30 kam, habe ich zu ihr gemeint, sagen wir, wo kommst du her? Und dann meinte sie, ja, ich war bei denen, hab mich noch unterhalten. Unsere Ehe war eine absolute Vertrauensehe. Vertrauensehe? Absolut, weil ich war Kraftfahrer gewesen und da war das Vertrauen war wirklich gegeben, also hüben die drüben. Ne? Aber da hat sich irgendwas angebandelt zwischen dem Freund von dir, von euch und ihr. Und das Problem hat, dass ist, der Freund, der hat eine eigene Familie ja. Und hat seine Familie jetzt verlassen und wohnt bei meiner Frau. Und du wohnst jetzt in eurem Haus oder bist du gegangen? Ja, das Problem war ja, dass ich dann über 5 Monate in der Klinik war und jetzt Querschnitt und so weiter habe. Also ich durch den Suizidversuch, ne? Ja. Und dann, das heißt, er ist dann in euer Haus gezogen? 2 Monate später. Habt ihr eigentlich auch Kinder? Ja. Wie viel? 3. 3. Die sind auch in dem Haus jetzt? Jawohl. So, jetzt hast du gerade was ganz... 3 zuckersüße Mädchen, muss ich sagen. Ja. Wie alt sind die Mädels? 6, 8 und 10. 6, 8 und 10. Und die fehlen dir wahrscheinlich sehr? Absolut. Ja. Absolut. Und ich sehe es nicht als das eigentliche Problem. Ne? Uwe, jetzt hast du gerade so im Nebensatz irgendwas... etwas sehr Dramatisches angedeutet. Du bist querschnittsgelähmt. Richtig. Durch den Suizidversuch. Ja. Ich bin aus dem Fenster gesprungen, ja. Du bist aus dem Fenster gesprungen? Mhm. Also ich kam in die Psychiatrie und wartete eine halbe Stunde ungefähr. Und ja, die Fenster waren reingeklappt, da waren so komische Bügel dran. Ich habe da so ein Brötchenmesser gefunden. Das habe ich mir genommen, habe den Bügel aufgehebelt und bin raus. Also für mich war eigentlich war das Leben vorbei. Also ich muss sagen... Wie viel der Stock? Dritter Stock, ja. Dritter Stock. Ja. Also meine Liebe zu meiner Frau war halt mehr wert wie eigentlich mein eigenes Leben, ne, in dem Moment. Dann bist du aus diesem Fenster gesprungen. Richtig. Folge, wahrscheinlich schwerste Verletzungen, lange Krankenhausaufenthalt und jetzt eine Querschnittslähmung. Richtig, also es war, also die Überlebenschancen waren sehr gering normalerweise. Warum warst du denn damals überhaupt in die Psychiatrie gekommen? Aufgrund dessen, also ich bin, weil regelrecht, ich bin regelrecht verrückt worden. Ich war in dem Haus, ich bin regelrecht verrückt worden. Unser ganzes Haus ist ja voll mit Bildern von unseren Kindern und so weiter und von meiner Frau. Mhm. Uwe, blättern wir nochmal eine Seite zurück. Wie hat sie dir das denn dann gestanden, dass da was läuft mit dem Mann? Überhaupt gar nicht. Sie hat mir das... Aber du musst das ja irgendwann rausgekriegt haben. Ja, ich hab in der Klinik, sie hat mich angerufen, meinte so auf die Art, das war ein Spruch von ihm, überleg dir mal, was du mir 22 Jahre lang angetan hast. Das hat sie zu dir gesagt? Hat sie zu mir gesagt. In der Klinik? Hör mal, in der Klinik? Hat sie mich angerufen. Aber da warst du ja schon in der Klinik. Das heißt, du musst ja vorher schon eine Ahnung gehabt haben, wenn du aus Verzweiflung in die Klinik gekommen bist. Nee, habe ich ja überhaupt gar nicht gehabt. Warum warst du denn in der Klinik? Aber warum warst du denn in der Klinik? Weil ich in dem Haus durchgedreht bin. Ja, aber warum bist du denn durchgedreht, wenn du noch gar nicht wusstest, dass da irgendwas läuft zwischen... Das habe ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Ja, eben. Ne? Wieso bist du durchgedreht in dem Haus? Deine Frau war doch bei dir. Nee, die hat mich ja verlassen und ist zu dem dann rübergekommen. Aha. Zu dem seiner Familie. Aha, also wusstest du das doch schon da. Du wusstest, dass deine Frau dich verlassen hat? Richtig. Als du in der Klinik schon lagst? Das schon, ja. Ja, da haben wir jetzt aufeinander vorbeigeredet, ja. Ja, ja. Und dann hat sie dich angerufen, und hat gesagt, was du mir 22 Jahre angetan hast. Und dann habe ich gesagt, ja, sagen wir, 22 Jahre und davon sind wir 17 Jahre verheiratet. Normalerweise ist es ja dann so, dass man so sagt, naja, nach 4 Jahren, normalerweise, wenn ich hier den Heiratsantrag mache, geht eine Frau dann hin und sagt, nee, also lass mal gut sein. Ne? Ich finde so einen Satz so schlimm, wenn man 22 Jahre zusammen war und hat das Gefühl, hattest du das Gefühl, dass das eine gute Zeit war für dich? Absolut. So, aber wenn man dann von der Frau hört, mach dir mal klar, was du mir 22 Jahre angetan hast. Das ist ja ein absoluter Hammerschlag gegen den Kopf. Ne? Richtig. So, und daraufhin... Er stellt sie eigentlich schon, das Schlimme ist ja noch dran, dass als dessen Amerikaner, wo jetzt da drin wohnt, und irgendwo sie versteht es nicht, also sie ist meines Erachtens zu naiv, sie versteht es nicht, er stellt sie, ich mag mal sagen, ganz krass, er stellt sie als Hure hin. Na gut. Er geht hin und sagt zu mir, wie kannst du dir überhaupt sicher sein, dass die Kinder von dir sind? Ja, das sind jetzt schlimme Schmutzschlachten, glaube ich, die jetzt im Nachhinein... wie lebst du denn jetzt? Wo allein, lebst du? Komplett allein. In einer Wohnung irgendwo? Mhm. Ganz alleine. Ja. Hast du denn Kontakt zu deinen Mädels? Nein. Aber das steht dir doch zu. Seit 11 Wochen nicht mehr. Ich habe es 3 Mal gehabt jetzt, ja. Die kommen dann zu dir, weil du kannst dich ja nicht... Nee, ich muss sie noch abholen, also... Aber wie geht das, wenn du querschnittsgelähmt bist? Hast du... Mit Straßenbahn, Bus und so weiter. Also im Rollstuhl... Ja, ein bisschen kompliziert das Ganze, aber naja. Mhm. Ich habe sie 3 Mal gehabt und schlagartig. Ich habe dann wieder gemeint, nein, macht sie nicht mehr. Ne? Sie hat das gesagt? Meine Frau. Obwohl die gar nicht das Recht dazu hat? Nein. Du hast das Recht dazu, die Kinder zu sehen? Richtig. Aber es hilft mir keiner, das ist das Problem. Also es ist ja alles ganz schlimm. Einmal verlässt diese Frau dich wie aus heiterem Himmel. Mhm. sie begründet nicht damals, warum sie dich verlässt. Sie sagt, während du sehr einfühlsam, während du in der psychiatrischen Klinik liegst, was macht dir immer Gedanken darüber, was du mir 22 Jahre angetan hast. Aber du weißt immer noch nicht konkret, um was es geht. Du weißt bis heute nicht, warum diese Frau dich verlassen hat. Nein, absolut nicht. Und dann kommen noch so Schlagwörter. Also sie ruft mich in der Klinik an und meint dann so auf die Art, weißt du was, geh hin, mach Fenster auf und wirf dich nochmal raus. Und der zweite Anruf war, schade, dass du nicht gestorben bist. Ist unglaublich. Wenn ich das sage. Unglaublich. Wenn ich das sage. Also zu dem... Telefoniert ihr denn jetzt miteinander auch noch? Oder ist ich das absolut... Ich habe gerade heute Abend mit ihr telefoniert und habt ihr... Ja, weil ich wollte es erstmal sperren und so weiter und so fort. Irgendwo habe ich gesagt, komm, weißt du was? Ich erfülle dir nochmal einen Wunsch. Ich stimme in die Scheidung zu. Mhm. Ja. Mag das dein größter Wunsch sein, da stimme ich dazu. Mhm. Und da traf ich ihn meinen Soft, ja, weißt du was, am Freitag kannst du kommen, da kannst du die Kinder sehen. Mhm. Mhm. Naja gut, das ist doch schon ein Fortschritt. Ja, aber das ist nur selbst einmal jetzt. Ja, aber es ist doch okay, dass du der Scheidung zustimmst. Was sollst du ihr denn nicht? Nee, also ich hab mir das auch für mich Gedanken gemacht, habe ich gedacht, nee, das bringt alles für mich auch nichts nach. Ja, und wenn dadurch die Chance besteht, dass ihr einigermaßen miteinander zurechtkommt, und daraus wiederum resultiert, dass du die Kinder regelmäßig siehst, dann ist es doch schon gut. Da glaube ich noch nicht ganz dran. Na gut, aber jetzt ist es schon mal Fortschritt. Du fährst Freitag hin. Diese Woche Freitag. Ja. Richtig. Weißt du, Uwe, ich glaube das ja nie, dass so Dinge aus heiterem Himmel passieren. Nee, also ich glaube ja, dass wenn so etwas Gravierendes passiert, dass sich da über Jahre vielleicht Dinge aufgestaut haben, die du auch nicht wahrgenommen hast, nicht gesehen hast. Irgendwas kommen immer zwei Faktoren zusammen, das ist ganz klar. Also es sind immer irgendwo zwei, wo sie streiten und zwei, klar, wo schuld sind. Also das ist ganz klar und ich habe auch genauso meine Fehler. Ja, ich habe halt die, ja, irgendwo habe ich es ja auch erkannt. Also ich habe eine Arbeitssuche gehabt. Ich habe einfach zu viel gearbeitet. Du hast sie alleine gelassen und sie war viel allein zu Hause. Die Familie irgendwo halt nicht im Stich gelassen. Ja, also ich war ja zu Hause, aber ich muss sagen, ja, ich habe die halt irgendwo auch außer Acht gelassen. Im Nachhinein erkennt man das halt auch. Ne? Ich meine, du bist jetzt gestraft, ungeheuerlich durch deine Querschnittslähmung. Gut, okay, also ich habe aber meiner Frau immer schon gesagt, so auf die Art, sie ist an dem, dass ich da jetzt drin sitze, ist sie nicht dran schuld. Mhm. Sie ist der Auslöser dadurch, ja. Ja. Bereust du das, dass du das getan hast? Oder sagst du, es war damals, ich konnte gar nicht anders. Ich würde es in der Situation wahrscheinlich wieder tun. Sag mal, wenn ich zurückblicke, würde ich es vielleicht wieder tun, ich weiß nicht. Aber also, wenn es nochmal passieren wird, würde ich es jetzt nicht machen. Nee. Also letztendlich hast du ja ein großes Herz. Du hast deine Frau vergeben, ne? So hört sich das ja an. Irgendwie. Ja. Du sagst ja, also manche andere würde jetzt sagen, die ist schuld daran, weil die in der Klinik mir noch so einen Anruf da angetan hat. Aber du sagst, nein, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ich will ihr nicht die Schuld zuweisen. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine gute Haltung. Und vielleicht findet ihr auf dieser Basis auch eine Grundlage für ein einigermaßen vernünftiges Umgehen miteinander, dass ihr eben auch euch über die Kinder einigt. Weißt du, wenn der Amerikaner abends, also so um 16:30 oder so, brauche ich gar nicht anzurufen. Da kommt nur ein Schrei rüber. Ja, dann würde ich mich an deiner Stelle da auch zurückhalten, denn das bringt ja überhaupt gar nichts. Ja. Also ich habe sie letztens angerufen, mittags um 2 oder was, und haben dann ein absolut sachliches Gespräch führen können. So, das ist doch schon mal gut. Na? Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass du verständlicherweise eben in deiner Situation, du bist querschnittsgelähmt, du bist sehr einsam und hast sehr schlimme Sachen hinter dir, halt dich sehr unglücklich fühlst und einsam fühlst auch. Richtig. Deswegen, du wirst verstehen, dass wir das nicht so ganz lange hier im Rahmen der Sendung besprechen können. Ja, glaube ich. Würde ich dir gerne anbieten, dass du in aller Ruhe mit meiner Psychologin jetzt noch redest, mit der Elke. Und ich finde nochmal gesagt, diesen Schritt gut, dass du der Scheidung einwilligst und vielleicht entsteht dadurch Frieden, etwas Frieden zwischen euch beiden. Ja, ja. Von Herzen. Ich noch vielleicht einen Gruß oder einen Dank. Ja, ist wirklich schon Herzen, also an meine Eltern. Ja. Den mag ich wirklich aussprechen. Das heißt, die haben sehr zu dir gestanden in der Zeit. Absolut, die waren also jeden Tag waren die in der Klinik gewesen. Mein Vater ist momentan im Krankenhaus. Ja. Und betreuen dich jetzt auch noch, besuchen dich im Sinne. Besuchen mich, ja. Also ich meine, von der Familie her ja immer jemand da. Mhm. Muss ich sagen, okay, gut, Freunde habe ich keine, also ist das Problem. Ich habe also auch keinen Kontakt nach draußen. So. Also ist halt so ein Problem, wo mich noch beschäftigt. Aber, ja, das kann ich gut verstehen. Aber großen Dank an die Eltern. Absolut. Haben wir jetzt hiermit gesagt. Vielen Dank. Du legst bitte auf und die Elke ruft dich an. Okay. Tschüss, Uwe. Danke dir. Tschüss. 1.30 Uhr in 5 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. Und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian, Freithemennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin ist Silvia und sie ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hallo. Hallo Silvia. Um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich hatte eigentlich schon vor einer Woche angerufen und wurde heute überraschenderweise zurückgerufen. Siehst du, so geht das bei uns. Ja, fand ich eigentlich auch nicht schlecht, weil irgendwie hatte ich schon geschlafen, aber ist auch nicht so schlimm. Ja. Weil das Problem ist also ja... Also manche, zur Erklärung mal, manche, schon mal eben, zur Erklärung. Manche, wir haben so viele Anrufe hier und manche staut sich so auf und das verwahren die Kollegen dann auch und rufen dann manchmal auch ein paar Tage später erst zurück. Das nur zur Erklärung vielleicht für die anderen Zuschauer und Zuhörer. Ja, kein Problem. So, um was geht's, Silvia? Ja, also, ich habe jetzt ungefähr seit einem Jahr eigentlich eine ganz gute Beziehung. Und zwar, wir leben noch nicht zusammen. Mhm. Er ist 36, hat zwei Kinder, ein Mädchen 16 und der Sohn, der ist 13. Mhm. So, und ich meine, normalerweise, jede Beziehung hat mal Probleme, das ist klar. Ich muss aber dazu sagen, achso, ich habe vergessen, ich habe noch einen Sohn, der ist 5. Aha. Ne? Und wie gesagt, von seiner Seite aus sind natürlich sehr viele Sachen aufgestaut worden in der letzten Zeit. Früh ist die Mutter gestorben, da waren die Kinder noch ziemlich klein. Achso, die Kinder sind bei ihm und er ist alleinerziehender Vater. Ja, genau. Ja. Mhm. So, und da war natürlich auch, oder ist natürlich auch irgendwo über die Jahre... Ja, wie soll ich sagen? Man muss das halt irgendwo den Kindern begreiflich machen, dass das Leben eben so gelaufen ist und nicht so, wie sie sich das manchmal gewünscht hätten. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Kinder, du sagst, die sind 16 und 13 von deinem Freund, dass das ist ein ganz schwieriges Alter, dass die dich nicht so schnell akzeptieren als als die neue Freundin von Papa. Ja, ja, ja? Ich meine, ich bin ja auch nicht die Erste. Mhm. Und das ist ja natürlich auch so das Problem. Das heißt, die haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, genau. Mhm. Er hat natürlich irgendwo dann ab und zu mal die und dann mal die und immer natürlich irgendwo versucht, für seine Kinder die richtige, ich möchte nicht sagen Mutter, aber halt die richtige Frau zu finden, ja, die sich halt auch mit um seine Kinder kümmert. Also, das war auch der Grund deines Anrufes bei mir, dass das nicht so funktioniert mit den Kindern, oder? Nein. Aber es ist nur mal so als Vorgeschichte, dass man das auch ein bisschen versteht, dass es natürlich jetzt was rausgekommen ist. Was ich natürlich auch schon ein bisschen länger vermutet hatte, natürlich noch wieder ein sehr großes Problem ist und uns in unserer Beziehung, wobei es jetzt schon wirklich sehr gut gelaufen ist, seit einem Jahr auch mit den Kindern zurückwirft um einiges. Und was denn zwar denn? Hat er die Leidenschaft, er trägt gerne Damenunterwäsche. Aha. So, und die Kinder haben es auch schon länger gewusst. Und haben mich jetzt aber auch speziell darauf angesprochen, was ich persönlich auch sehr, sehr toll finde, weil es beweist mir ja, dass ich es ja irgendwo in der Zeit richtig gemacht habe. Ja, das bedeutet, dass sie ein großes Vertrauensverhältnis zu dir haben. Genau. Und das finde ich ja schon mal ganz toll. Also die haben am Vater vorbei dich auf dieses Phänomen angesprochen. Ja, obwohl ich es schon länger vermutet. Wie hast du das vermutet? Hast du irgendwas entdeckt zufällig? Ja, und zwar hatten wir mal sein Schlafzimmer aufgeräumt und auf seiner Turnhose ist halt dieser Darmflip rausgefallen. Aber im ersten Moment denkt man natürlich, könnte seiner Tochter gehören. Oder so. Ich habe sie darauf angesprochen. Nein, sie hat gesagt, okay, das ist nicht meiner. Und ich habe natürlich erst mal gedacht, schwindelt sie mich jetzt an oder so. Naja, und dann der zweite Punkt ist natürlich, man denkt sofort, er geht fremd. Klar. Mhm. So. Aber du hast noch andere Sachen gefunden. Ja, jetzt später, ne? Mhm. Also, wie ich jetzt drauf angesprochen wurde, wie gesagt, ich habe dann erstmal nur vermutet, dass da irgendwas im Argen ist und so weiter und so fort. Also, du hast erstmal die Sache so beobachtet weiter und hast, genau, nicht, hast ihn nicht angesprochen darauf. Ja, ich habe dann immer diplomatisch versucht, auf ihn auch einzugehen und habe gefragt, gehst du fremd? Nein. Und ich glaube ihm das sogar. Mhm. Ne? Aber du warst verständlicherweise, du warst irritiert, als du das gefunden hast. Ja, na klar. Jetzt wie durch eine Fügung, haben die Kinder dich angesprochen darauf. Genau. Was haben die gesagt? Ja. Ist eine peinliche Gesprächssituation, finde ich. Ja, sicher. Mhm. Ja, und das Problem war natürlich irgendwo, sie hatte, also mehr die Tochter, sie hatte mich jetzt darauf angesprochen, ja, und Marcel und so, und der hätte das auch gesehen, wie er mal halt am Fernsehen saß und er hatte da was unter und so weiter und so fort. Mhm. Naja, ich meine... Wie empfinden denn die Kinder das? Ist das für die etwas Schlimmes, etwas Peinliches? Für sie ist das so problematisch, dass sie sich einfach nur irgendwo schämen. Schämen, haben was ich persönlich völlig normal finde. Weil ich denke natürlich dann auch so weit, sie sind ja noch gar nicht so weit und können das wahrscheinlich auch nicht verstehen, dass es halt auch, sag ich mal, irgendwo Menschen gibt, die andere Leidenschaften haben und sie sind ja in ihrer Sexualität noch gar nicht so weit, dass sie das begreifen. Ja. Was hast du denn an Damenwäsche noch bei ihm entdeckt? Ja, ich habe natürlich dann mit seiner Tochter einfach mal nachgeschaut, weil es ist ja eh raus und haben natürlich dann in seinem Bettkasten einiges gefunden an Zeitschriften, auch Darmslip und. Und es war natürlich auch für mich erstmal ein Schock. Was hast du denn noch gefunden? Wie geht man damit um, wenn der eigene Partner eine Damenunterwäsche trägt? Ja, was hast du denn an Damenwäsche noch gefunden? Ja, eigentlich mehr oder weniger nur Slips. Nur Slips. Also BHs trägt er nicht. BHs oder irgendetwas. Strapse trägt er nicht oder so. Nein. Nur halt die Slips. Ja. So, jetzt wundert mich ja, Silvia, dass du deinen Partner noch nicht darauf angesprochen hast. Doch, das habe ich jetzt gemacht. Das hast du gemacht. Also ich hatte vor einer Woche deswegen angerufen und wusste nicht, wie ich es machen sollte. Mhm. Du hast es gemacht. Ich hatte aber allerdings schon mal so vorbereitend ein Gespräch daraufhin angedeutet, aber nicht direkt angesprochen. Nur halt, dass ich irgendwo schon Bescheid wüsste und er wahrscheinlich gar nicht denkt, dass ich es weiß. Ja, also sehr kompliziert. Wie hat er denn reagiert darauf? Ja, also er hatte erst mal gesagt, er kann darüber nicht sprechen und er muss auch nicht mit mir über alles sprechen. Mhm. So, dann... Hast du ihm dann gesagt, ja, das ist ja schon okay, aber weißt du, dass deine Kinder das auch wissen? Ja, das habe ich auch gesagt. Ich meine, da muss er dann doch... Da hat er das schon begriffen. Ja. Also ich denke mal, er ist hier dann los von mir und hat sich gedacht, oha, jetzt ist irgendwann platzt die Bombe. So, wie ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge? Habt ihr nochmal... Ja, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen am Wochenende, hatte ich ihn dann angerufen, hatte ihn gebeten herzukommen, wir müssen unbedingt reden. Mhm. Das ist unheimlich wichtig, weil die Kinder haben mich natürlich auch irgendwo gedrängt. Mhm. Weil sie möchten das jetzt auch gerne mal ein bisschen von ihm geklärt haben. Mhm, klar. Habt ihr miteinander geredet? Ja, habt ihr miteinander geredet? Ja, und zwar, wir haben beide bei mir in der Küche gesessen, haben uns erstmal einen angesäuselt, weil ich denke mal, es ist ja auch nicht so einfach, dass du knallhart dem anderen Nein, überhaupt nicht. So. Was ist denn das Resultat des Gesprächs gewesen dann? Ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich überrascht gewesen. Er hat es offen und ehrlich zugegeben. Also ist doch wunderbar eigentlich. So, und ich habe natürlich auch erstmal zu ihm gesagt, naja, lass uns erstmal noch ein bisschen die Zeit verstreichen lassen. Mhm. Also er muss es ja auch erst... Hm? Dich, ich will das noch mal klarstellen, für dich ist das kein Problem. Also für mich, sag ich mal, ist es irgendwo kein Problem, habe ich auch zu ihm gesagt, wenn ich nicht unbedingt unmittelbar damit konfrontiert werde. Also das heißt, du möchtest ihn nicht gerne ständig in der Wohnung in Slips in Darmtis rumlaufen sehen? Nee, also das kann ich nicht. Also wenn er das für sich macht, dann ist es dir egal, soll er machen. Er soll uns einfach rauslassen, ist er soll das machen. Ein guter Standpunkt, aber er muss natürlich jetzt irgendwie auch ein klärendes Gespräch mit den Kindern führen. Genau, das finde ich eigentlich am allerwichtigsten. Ja, hat das noch nicht getan? Nein, er ist auch noch nicht so weit, denke ich mal. Aber ich meine, der erste ganz große Schritt ist ja getan. Er hat mit dir geredet. Ja. Ganz toll ist, dass die Kinder das Vertrauen gefunden haben, um mit dir darüber zu reden. Genau. Das ist ja eine ganz tolle Sache, was eure zukünftige Beziehung auch anbelangt. So. Ja, was ich natürlich auch jetzt ehrlich gesagt dabei herausgefunden hatte, es ist ja nun auch ziemlich frisch noch alles, aber ich muss sagen, vorher war das natürlich immer für mich eigentlich auch schwer, zu den Kindern durchzudringen. Mhm. Weil sie mussten natürlich, wie du schon gesagt hast, mich akzeptieren. Ja, aber das Eis ist jetzt gebrochen, stell ich mir vor. Ich finde, wir sind sogar jetzt noch echt ein bisschen näher. Das glaube ich, ja, natürlich, na klar. So, ja, aber darauf, jetzt hast du doch die Chance, nachdem du auch so offen mit ihm geredet hast, wirklich darauf, auch auf ihn einzuwirken, dass er das Gespräch zwischen den Kindern und sich sucht, dass sie miteinander reden, zu dritt. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der nächste wichtige Schritt und dann kann sich das für alles wieder beruhigen. Es ist nichts Schlimmes, was er dann macht. Bloß, ich meine, er sagte nun, er kann das noch nicht, es ist ihm peinlich und. Bloß, ich bin der Meinung, er muss es einfach machen. Finde ich auch. Weil er hätte es ja clevererweise besser verheimlichen müssen. Sehe ich auch so. Das hätte er machen müssen. Dann muss er damit rechnen, dass er dann jetzt irgendwo auch seine Suppe auslöffeln muss. Ja, aber ich merke, dass du eine resolute Frau bist. Und dass du ihn schon in die Richtung wahrscheinlich wirst führen können. Ja, es ist bloß auch nicht so einfach. Das ne? ist mir schon klar. Aber ich glaube, die ersten wichtigen Schritte sind getan. Liebe Silvia, ich hoffe, dass... Bitte? Wie denke ich, muss das denn jetzt auch weitergehen? Ich denke mal, mit den Kindern wird das natürlich noch ein großes Problem werden, ne? Weil irgendwo ist es jetzt erstmal raus, aber wie geht das dann nachher weiter? Das Entscheidende ist letztendlich das Gespräch, was er führt mit denen. Ja, aber ich denke mal, die Kinder haben ja natürlich auch von der Vergangenheit her viel zu verarbeiten gehabt und jetzt kommt noch so etwas. Mhm. Ich denke mal, mitunter wäre es manchmal gar nicht verkehrt, wenn man da doch mal einen Psychiater aufsucht. Ja, vielleicht. Ich bin ja immer so, ich vertrete ja immer die Meinung, dass man erstmal selbst machen sollte. Ja, natürlich. Und sicherlich. Wenn das Gespräch wirklich nicht funktioniert zwischen ihm und seinen Kindern und wenn es überhaupt hakt und einfach nicht vorangeht, dann kann man darüber nachdenken. Aber jetzt soll er es machen. Dann kannst du vielleicht auch nochmal mit ihnen reden. Ich meine, du hast ja jetzt auch einen Einfluss und kannst auch sagen, das ist halt ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Aber erst muss er, dann bist du nochmal am Zug und dann kann man über den Schritt des Psychologen nachdenken. Alles Gute. Ja, okay. Liebe Silvia, schlaf schön. Ja, tschüss. Tschüss. Bettina, 27 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Die Bettina ist bei mir. Genau. Ne? Und um was geht's, der Bettina? Um das Thema Sex. Ich habe ein ganz großes Problem. Ja, typisches Thema, denke ich mal, aber bei uns nicht so leicht. Also ich bin verheiratet. Ja. Seit wann? Wir kennen uns jetzt 11 Jahre. Hey. Sind davon 8 Jahre verheiratet. Ja. Wir haben 3 Kinder. Mhm. Und mein Mann will jeden Tag Sex. Und ich habe da keinen Nerv drauf. Ich weiß nicht, wie ich ihm das klar machen soll. Ich liebe ihn über alles. Ist einfach so, sonst hätte ich keine 3 Kinder mit ihm. Mhm. Aber das Problem ist einfach, ich bin abends manchmal so wie heute. Ich bin echt todmüde ins Bett gefallen, habe das Radio eingeschaltet, habe deine Sendung gehört. Ja. Und mein Mann kam mal wieder an und, nee Schatz, ich möchte nicht, ich bin müde. Ach bitte, komm, lass uns doch. Und es ist einfach... Er wollte dich von unserer schönen Sendung ablenken. Genau, so sieht's aus. Ist er da auch? Er ist auch da, ja. Wie heißt der? Ich sehe auf dem Monitor. Stefan. Ja. Hallo Stefan. Hallo Domian. Mensch, guck mal, dann will die Bettina Domian hören und du willst sie verführen. So geht's doch nicht. Ja, aber es muss sein zwischendurch. Nein, das ist ja nur auch eher mein Schatz. Das, was Bettina gerade gesagt hat, klingt ja viel, viel ernster. Du willst jeden Tag mit ihr schlafen? Ja, nach Möglichkeit ja. Ja. Und aber nicht jetzt mit Gewalt, sondern... Ja, ist schon klar. So, das muss von ihr aus auch kommen. Das Bedürfnis auf jeden Fall bei dir ist da. Ja. Ja. Bettina, seit wann lässt das Bedürfnis denn bei dir so ein bisschen nach, dass du sagst, es muss ja nun nicht jeden Tag sein? Seit dem letzten Kind. Ja. Wie alt ist das Kind jetzt? 4. 4 Jahre. Ja. Macht dir denn seitdem Sex viel weniger Spaß, Bettina? Ich will nicht sagen, dass mir das weniger Spaß macht. Es macht mir schon Spaß, aber ich muss Lust dazu haben. Mhm. Gab es schon Situationen, dass du so für dich dachtest, ach Gott, ja, komm, ich mache es ihm zuliebe? Ja. Ja, so darf es ja nicht sein, Stefan. Ja, aber das ist genau das, wo es nicht hinführen darf, Stefan. Na, das habe ich gemerkt, dann macht es mir selber keinen Spaß. Ja, das glaube ich. Weil ich dann einfach merke, sie ist gezwungen. Mhm. Ne? Mhm. Aber ganz, ich sag mal, das ist ganz schlimm geworden bei unserer Tochter jetzt bei der letzten. Mhm. Meine Frau, die hat so zugenommen bei der Kleinen. Mhm. Und hat sie wirklich von der Brust an bis unten in den Narben. Und seitdem versucht sie sich auch mal zu verstecken. Heißt das, Bettina, dass du dich auch schämst für deinen Mann? war mal eine Zeit so. Ich muss sagen, ich habe einige Kilos drauf gehabt, heute nicht mehr. Mhm. Ich bin eigentlich super dünn, sag ich mal, dafür, dass ich drei Kinder habe. Ich trage Größe 34. Ich meine, das ist nicht viel nach drei Kindern. Ja, aber wirklich. Aber die Narben sind einfach da. Mhm. Aber heißt das, dass du dich schon ein bisschen genierst für deinen Mann wegen der Narben? Ein bisschen, ja. Ja. Und natürlich ist es jetzt noch schlimmer geworden durch das Abnehmen, dieses extreme Abnehmen. Ist das denn dann auch ein Grund, dass du sagst, ich will gar nicht so viel Sex haben, weil ich will nicht, dass er meinen Körper so sieht? Auch, aber dieser Hauptgrund ist einfach, ich gehe auch noch arbeiten. Mhm. Ich habe meinen Haushalt. Das heißt, du bist einfach 80. Und es gibt einfach Tage, es ist nicht immer so, weil ich mache alles, ich mache auch alles gerne, aber es gibt einfach so Abende, da falle ich einfach tot um. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo meine Kinder noch wach sind, ist alles gut. Und bis mein Haushalt, dann habe ich Haushalt fertig, abends, dann macht man ja noch das, was liegen geblieben, und dann bin ich auf einmal tot. Dann kann ich nicht mehr. Ich wundere mich wirklich, dass du überhaupt jetzt noch so fit bist. Wahrscheinlich musst du doch sehr müde sein. Ja, jetzt im Moment geht's wieder. Ich war es gerade, als ich deine Sendung eingeschaltet habe, ich dachte so, jetzt schön Bettina, dabei wenn, einschlafen. Bettina, wenn du so eine Wunschvorstellung äußern könntest, von der Frequenz her, was wäre für dich so eine schöne Sexfrequenz? So einmal in der Woche, zweimal in der Woche, einmal im Monat? Drei, ich sag mal so zwei, drei, kann auch viermal die Woche sein. So, das Stefan. Ist schon, ich jetzt, denke mal, das ist schon genug. Also. Ja, so Stefan, du hörst mich? Ja. Ja, die Leitung ist ein bisschen komisch zu dir hin. Das ist doch nur wirklich ein tolles Angebot, wenn die Frau, deine Frau sagt, ich würde gerne dreimal die Woche und dann auch wirklich mit Lust, dann lass sie doch in Ruhe, Mensch. Ja, aber ich habe keinen Bock, mir immer einen zu kloppen. Doch, das musst du dann eben auch machen. Deine Frau hat, ihr habt drei Kinder. Und sie hat es ja gerade nur wirklich auch erklärt, was damit verbunden ist. Und dann hat sie halt einfach nicht das Bedürfnis. Und da muss man, finde ich, auf den Partner auch Rücksicht nehmen. Weißt du, wenn die Bettina jetzt gesagt hätte, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf ihn oder einmal im Monat, dann wäre die Sache komplizierter. Aber so findet man doch einen Kompromiss miteinander. Ja, aber das wird ja auch langweilig mit der Zeit. Aber doch nicht, wenn ihr dreimal in der Woche Sex habt, das ist doch okay. Und wenn der Sex dann richtig gut ist. Wir haben vorher auch jeden Tag Sex gehabt. Ja, gut, das ist aber jetzt anders. Das musst du auch akzeptieren. Da ist sie vorher auch arbeiten gegangen wie eine Wilde. Gut, mag ja alles sein, Stefan, aber es ist nun mal jetzt so, wie es ist. Und das muss man dann ja auch hinnehmen. Und es muss dir doch lieber sein, wenn du mit deiner Frau dreimal in der Woche richtig guten Sex hast, als wenn du jeden Tag hast und du hast im Hinterkopf, die liegt ja jetzt wie ein Bügelbrett und macht das nur mir zuliebe. Das ist doch auch nichts. Ja, ja, klar, das stimmt schon. Ja. Deswegen ist es sicher. Wenn ich so manchmal höre, so die zwingen ihre Frauen dazu, sowas mache ich nicht. Ja, das ist auch schon mal gut. Aber nicht. Jetzt sag du doch mal noch ein Wort zu ihren Narben. Wie empfindest du ihren Körper und auch halt diese Narben? Mir persönlich macht das gar nichts, weil ich weiß, weswegen die Narben da sind. Das heißt, das turnt sich überhaupt nicht ab? Nee, ich übersehe das. Ja, das ist auch wiederum ein wichtiger Satz, Bettina, ne? Was Stefan sagt. Ja klar, das sagt er mir auch. Ja. Aber ich stehe dann vorm Spiegel und denke, ja, du irgendwie aber ist das alles nicht so, wie es sein soll. Mhm. Ja. Ich verstehe auf eine Art meine Frau, ja. Mhm. Wie ich sie kennengelernt habe, ich muss mir vorstellen, ich sage einfach mal so eine wilde Maße, 60, 90, 60, da sage ich es einfach mal. Mhm. Und dann wirklich, sie sah auch wie gemalt aus. Mhm. So, und dann mit einmal so total unförmig. Ja. Und dann dieses Ausgeleierte und dieser Bauchansatz, das hat sie alles früher nicht gehabt. Sie war immer eitel, immer hochnäsig früher. Also ich kann das auch verstehen, Bettina, dass man da dann vor dem Spiegel steht und sich selbst nicht so schön findet und so attraktiv, wie man das vielleicht vorher war, wie Stefan es gerade auch beschrieben hat. Genau. Aber man muss sich halt auch irgendwie, das ist ja mit dem Älterwerden generell so, auch arrangieren, dass man eben nicht immer knackig ist und aussieht wie mit Anfang 20. Ja, und wenn der eigene Mann schon sagt, hier, pass auf, ich finde dich genauso geil wie vorher, sagen wir es doch nicht so. Ist das schon mal die halbe Miete? Ich kann nach wie vor verstehen, dass du an dir rummelkelst und sagst, mir gefällt's nicht. Ne? Also da würde ich mich auch vielleicht ein bisschen an deiner Stelle nicht zu sehr hineinsteigern, so in diese eigene Ablehnung, obwohl ich es schon verstehen kann, dass man da kritisch, selbstkritisch ist. Ja, obwohl ich muss sagen, von außen oder so, wenn ich da sage, ich habe drei Kinder, das wird mir irgendwie kein Mensch glauben, wenn ich das dabei hätte. Genau, und du hast ja auch... Dann sage ich mir auch, mein Gott, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Finde ich auch. Das ist ja auch, ich bin nicht dick, ich bin nicht fett, ich bin wirklich schlank. Ja. Es ist nur das Problem zum Beispiel mit meinem Bauch. Es ist wirklich, wenn man Funde abgenommen hat, dieses Ausgeleierte, was da hängt, da kriege ich Hörner. Ja. Aber generell ist das doch schon eine tolle Leistung, dass bei Kindern noch, was hast du gesagt, 34? Ja, Mann. Träumen manche Frauen von, die kein Kind haben. Und geilen Busen hat, oder würde er das du sagen? Und einen geilen Busen, Bettina, was willst du mehr für Komplimente hören? Also ja, Stefan, das finde ich das Wichtigste. Nee, Stefan, aber jetzt noch mal ein ernstes Wort an dich. Ich finde, du musst dich jetzt auf so einen Kompromiss einlassen. Man muss halt mal die Handmaschine ein bisschen mehr ran. Du hast eine tolle Frau und ich merke, dass ihr beide euch auch gut versteht und euch ja lieb habt. Ja, so, und da, Sex kann man halt nicht erzwingen bei dem anderen. Da muss man, wenn man. Nein, um Gottes Willen, ne? Und wenn man selbst Bock hat. Ich verstehe das ja selber, wenn ich da manchmal 14, 15 Stunden am Stück mal los habe, ja. Wie ein Tier, dann habe ich auch manchmal keine Lust mehr. Ja. Genau. Dann will ich auch nochmal eine Ruhe haben und ich verstehe das ja schon. Ich finde, die viel wichtiger als die Quantität ist die Qualität des Sexes. Wenn es dann richtig gut abgeht, das ist doch viel schöner, als wenn es oft ist und wie gesagt dann nur mit halbem Herzen, vielleicht von der einen Seite. Ja, klar. Ne? Also, nimm dich mal ein bisschen zurück. Vielleicht kommen auch wieder andere Zeiten, wenn die Kinder so ein bisschen im Großen raus sind, wo die Kinder dann auch wieder ganz anders drauf ist. Da bete ich jeden Tag. kann aber noch ein bisschen dauern. Da musst du auch ein bisschen geduldiger sein. Ja, muss ich noch üben. Ja, ich finde schon. Ihr lieben beiden, Stefan und Bettina, alles Gute. Danke. Und erholt euch jetzt, geht schnell ins Bett, schlaft euch aus. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch, ne? Jo, tschüss. Andreas, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Andreas. Ja, hallo. Und zwar wollte ich jetzt mal fragen, du hast bestimmt einen Führerschein, ne? Ja, klar. Gut, also kennst du dich nämlich aus. Ja. Und zwar geht es nämlich darum... Ich habe am 18.08.2000 und am 23.06.2000 eine Straftat bekommen. Ja? Was, am 23.06.? Ja, da habe ich einem Motorradfahrer beim Überholen einen Stinkefinger gezeigt. Mhm. Und am 18.08.2000 habe ich einen Kleinlaster auf der Autobahn von rechts überholt, mich vorhin gesetzt und mir ausgebremst. Mhm. Sollte man ja beides auch nicht tun. Klar, dafür wurde ich streng verurteilt. So, und was? 3 Jahre auf Bewährung. Oh, so streng? Ja, mhm. 1 Jahr lang Fahrverbot mhm. plus MPU. Mhm. MPU ist dir klar, ne? Ja, klar. Mhm. So, dieses Fahrverbot ist seit 6.6. diesen Monat vorbei. Mhm. Aber ich muss eine MPU ablegen. Mhm. Das dauert ja natürlich. Mhm. Und heute bin ich ohne Führerschein gefahren und da hat mich die Kripo erwischt. Warum fährst du Depp denn ohne Führerschein, Mensch? Weil ich ohne meinen Führerschein nicht leben kann. Ach, Quatsch. Und jetzt kommt dazu, dass meine Freundin mich wahrscheinlich verlässt. Aber nicht deshalb, oder doch? Doch, sie hat mir gesagt, sie will nicht, dass ich eine Straftat mache. Und wahrscheinlich steht ihr auch bis hier, ne? Ja. Dass du jetzt alles schon angerichtet hast. Klar, und das Schlimme ist, die Kripo hat mich heute erwischt. Und da habe ich denen meinen alten Führerschein gezeigt. Wie kann ich denn die Kripo erwischen, wenn du ohne Führerschein bist? Ganz einfach, ich habe einen Sportwagen und die haben gedacht, so einen schönen Sportwagen, wollen die mal anhalten und mal ganz normale Verkehrskontrolle machen. Das macht die Kripo? Ja, das macht die Kripo. Mhm. Weil die dachten, in der 30-Zone werde ich mal schön Gas geben und ich habe mich natürlich schön 30 bin ich gefahren. Mhm. Also habe ich nichts falsch gemacht und die Kripo hat mich angehalten. Hab dann meinen alten Führerschein gezeigt. Mhm. Die haben dann alles kontrolliert. Dann kam raus, dass ich doch meinen Führerschein eidelstaatlich erklärt habe, dass ich den abgegeben habe. Mhm. Eidelstaatlich heißt, ja, das Schlimmste, was auf mich zukommen kann. Ja, und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Muss man dann den Führerschein, ich kenne mich ja nicht so aus, ja. Muss man den Führerschein nicht wirklich abgeben? Real? Muss man, bloß ich habe gesagt, ich habe ihn verloren und dann musste ich eine eidelstaatliche Erklärung abgeben. Ach, das auch noch. Und ich bin am Ende, ich weiß jetzt nicht, es kommt zu einer Gerichtsverhandlung wieder natürlich. Mhm. Jetzt kann sein, dass der Führerschein erst recht 1 Jahr weg ist. Nochmal. Oder noch länger. Oder noch länger. Und ich weiß nicht, ich habe nur noch solche Visionen, dass ich mich rächen will an die 2 Leute, die mich letztes Jahr angezeigt haben. Das finde ich jetzt aber eine sehr verquere Denke, Andreas. Ich komm. Was hast du dir jetzt selbst eingebrockt? Ja, niemand auf dieser Welt hat es dir eingebrockt. Und jetzt die neue Komplikation. Ja, die neue, okay. Aber es wäre nicht zu dieser Komplikation gekommen. Wenn du damals dich ordentlich verhalten hättest. Man zeigt keinen Motorrad einen Stinkefinger, auch wenn er noch so rast. Und man bremst auch nicht jemanden aus. Es können schlimmste Unfälle passieren. Daher wahrscheinlich auch die hohe Strafe, die du bekommen hast. Also, du bist vollkommen im Unrecht. Ich drehe durch. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Naja, nur entspann dich mal. Also, es gibt nun, weiß was Schlimmeres auf der Welt, als seinen Führerschein zu verlieren. Aber ein schönes Beispiel dafür, wie die Leute, was für eine Wichtigkeit dieses Autofahren hat. Hat es denn wirklich so eine Wichtigkeit für dich? Oder, also, mein ganzes Leben hat sich in diesem Jahr verändert. Das hat meine Freundin. Sie heult täglich. Ja, langsam. Bist du beruflich auch auf den Führerschein angewiesen? Jetzt bin ich arbeitslos. Ich kriege keine Arbeit mehr ohne meinen Führerschein. Führerschein. Warum? Was hast du denn gemacht vorher? Ich habe Webdesigner gemacht. Da braucht man doch keinen Führerschein. Doch, die wollen einen Führerschein, weil man auch im Außendienst tätig war. Mhm. Und ich kriege keine neue Arbeit mehr. Mhm. Und meine Freundin ist voll verzweifelt. Die heult mir jeden Tag die Ohren voll, weil sie sagt, seit einem Jahr habe ich mich verändert. Mhm. Ich bin abstoßend zu ihr. Und was ich glaube, Andreas, dass da noch viele andere Dinge irgendwie im Busche sind bei dir. Dass du jetzt so reagierst darauf und wenn deine Freundin auch sagt, dass du dich so verändert hast seitdem. Der Führerschein seitdem, weil sie weiß, ich liebe meinen Führerschein, ich liebe das Auto von klein auf, vielleicht wurde ich mal erzeugt. Du sollst deine Freundin lieben und nicht deinen Führerschein. Und das geht nicht um mir. Das geht nicht, die Freundin zu lieben? Doch, ich liebe meine Freundin vom Herzen. Ja. Aber ich brauche beides. Ich fühle mich wie im Gefängnis, weißt du, Domian. Weißt du, wenn ich jetzt die ernste Variante oder die ernste Nebengeschichte wäre, dass du arbeitslos geworden bist dabei, dann würde ich dich jetzt auslachen. Weil ich das wirklich ein bisschen affig und lächerlich finde. Ich liebe meinen Führerschein, ich liebe mein Auto. Ich kann es gut verstehen, ich liebe auch wahnsinnig gerne Auto, ich liebe das Auto zu fahren. Aber es muss ja alles, die Kirche muss im Dorf bleiben, ne? Bei jeder Thematik. Und ein verlorener Führerschein darf nicht solche Ausmaße im Leben, so ein Erdbeben auslösen, das ist doch albern. Weil ich Angst habe, dass ich meinen Führerschein nie mehr wiedersehe. So, ja, aber dann ist es aber auch die. Ja, Andreas, dann ist es aber auch die gerechte Strafe für dein dämliches Verhalten. Nein, man sollte mir doch die Chance geben. Aber man hat ja wieder die Chance. Was fährst du denn ohne Führerschein jetzt? Das ist vielleicht eine Autosucht. Vielleicht habe ich eine Autosucht. Ja, gut, dann bitte, ist das jetzt die beste Möglichkeit, diese Autosucht zu überwinden? Ja, was soll ich bloß machen? Gar nichts. Du musst dich jetzt allem hingeben und musst all die Strafen akzeptieren und reuig vor dem Richter stehen und sagen, ich habe wirklich Scheiße gebaut und jetzt wird es nie wieder passieren. Ich nehme die Strafe an. Tja. Nur so. Und kümmere dich lieber jetzt um zwei andere Sachen, die viel wichtiger sind. Kümmere dich darum, dass sich die Beziehung wieder einrenkt zu deiner Freundin. Und kümmere dich darum, dass du eine Arbeit findest. Das will mir nicht so richtig in den Kopf, dass man in deinem Beruf unbedingt immer einen Führerschein haben muss. Das muss auch irgendwie anders gehen. So, das sind die beiden Hauptprobleme. Naja, und für den Rest musst du deine Wunde. Freunde darf nicht die Liebe geben, wenn ich selbst mit mir unzufrieden bin. Ja, aber da musst du an dir arbeiten. Guck mal, wie schlimm das schon ist, Andreas. Wenn du sagst, ich kann meiner Freundin nicht die Liebe geben, die ihr eigentlich zusteht, weil du keinen Führerschein hast. Das ist doch absurd. Nee, das macht mich einfach fertig. Ja, da musst du halt lernen jetzt, dich damit mit der Situation zu arrangieren. Guck mal, ich hatte vorhin den Uwe. Der Uwe war das. Der ist querschnittsgelähmt. Weißt du, das sind Probleme, das sind Sachen, wo ich hier wirklich ernst sitze und auch Mitgefühl habe, ja, wenn so etwas passiert. Aber doch nicht wegen sowas, was du mir da gerade erzählt hast. Und du bist es noch selbst schuld. Wenn du mir jetzt eine Geschichte erzählt hast, du wärst dann in irgendwelche Konflikte geraten, wo du keine Schuld dran trägst und so weiter. Aber du hast das alles verursacht, bis zum Letzten jetzt. So, du bist ein Mann von 24 Jahren. Jetzt zeig auch wirklich, dass du ein Kerl bist. Jetzt nimm. Du hast Scheiße gemacht, jetzt musst du auch dazu stehen. Ich habe Angst, dass ich meinen Führerschein nie mehr wiederkriege. Eine MPU zu bestehen, das ist nicht so einfach. Gut, wollen wir mal gucken. Die Gefahr besteht natürlich. Aber auch das wäre keine Weltkatastrophe, wenn du deinen Führerschein nie wieder bekämst. Wieso wäre das keine Katastrophe? Weil es viel schlimmere Dinge auf der Welt gibt, als wenn Andreas keinen Führerschein hat. Oh, aber da, soweit ist es ja alles auch doch gar nicht. Aber es kommt so weit. Ja. Ich muss fast wirklich ein bisschen lachen. Ich finde viel wichtiger, dass du dich um deine Freundin kümmerst, Mann. Hat sie wirklich gesagt, dass sie dich verlassen will? Ja, weil sie will keinen, der straffällig ist. Ich glaube ja fast, die will keinen, der so hysterisch ist und so drauf ist wie du. Na, was soll ich denn machen? Pass mal auf, du redest jetzt mit meiner Psychologin nach noch ein bisschen. Ja. Ich glaube wirklich, dass da ein ganzer Rattenschwanz von Problemen dahinter hängt bei dir. Mensch. Andreas, du legst mal auf. Das heißt, Elke ruft dich gleich an. Ah, jetzt gleich, ja? Jetzt gleich, genau. Okay. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung in dieser Woche in der Technik war Gunther Papperitz. Morgen haben wir einen Themenabend. Morgen ist das Thema Impotenz. Ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die impotent sind, aus welchem Grund auch immer. Das Thema heißt Impotenz und Frigide. Also ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die keine Lust auf Sex haben oder die sehr große Lust haben, es aber körperlich eben nicht können. Und zum Thema Impotenz gerne auch mit Partnerinnen, die einen Partner haben, der impotent ist. Wie geht ihr damit um? Oder mit impotenten Menschen, Männern, die mir erzählen, was sie alles dagegen tun, vielleicht auch erfolgreich getan haben. Und eben mit Frauen, die auch sagen, oder die sagen, ich habe keine Lust auf Sexualität. Ich bin eine frigide Frau. Morgen, 0 Uhr, könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Und ab 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen.